Wisst ihr, was heute los ist? Heute gibt es wieder viel Krach. Denn wir feiern das große Zoofest. Aber da ist ja noch gar nichts los. Schlafen die denn noch alle? Ja, jetzt rührt sich was im Zoo. Ich bin dann mal kurz weg. Bis gleich, Freunde. Hallo, Benjamin. Hallo, Otto. Schön, dass du gekommen bist. Ist doch Ehrensache, dass ich beim Zoofest mithelfe. Hier, ich habe eine Girlande mitgebracht. Das ist prima. Dankeschön. Wer hilft denn noch mit? Na, Wärter Karl. Oh, da kommt er schon. Hallo, Benjamin. Hallo, Otto. Hallo, Karl. Oh, Katja, du bist ja schon wach. Nur Klein Känga schlummert noch in ihrem Beutel. So, hier ist schon mal die erste Tonne, damit alles schön sauber bleibt. Otto, stell sie doch schon mal da drüben hin und ich hol die nächste. Okay. Komm, Katja, es geht weiter. Benjamin, das ist bestimmt Frau Kolumna. Hallöchen! Hallöchen, ihr Lieben, bin auch schon da. Hallo, Frau Kolumna. So zeitig? Na ja, wie heißt es doch? Morgenstund hat Gold im Mund. Nun, Herr Blümchen, wie ich hörte, steigt heute doch das große Zoofest. Und da muss ich mich schließlich höchstpersönlich von den Vorbereitungen für dieses sensationelle Ereignis überzeugen. Huchelchen. Hallöchen, da ist ja auch Wärter Karl. Hallo, Frau Kolumna. Hallöchen. Oh, ich freue mich. Das Zoofest wird bestimmt ein Riesenerfolg.